Nun ist der Kämmerer Gottes Kind, wie wir's durch Tauf und Glauben sind. Er hält die Bibel in der Hand, bringt sie ins ferne Heimatland. Fröhlich er seine Straße zieht, sogar der Kutscher singt ein Lied. Dein Wort hat uns gerufen, dein Wort ruft die Welt. Dein Wort bringt deine Treue, die stets zu uns hält. Dein Wort ist unser Schieden, es trägt dein Gesicht. Kehrt um, denn ihr sollt leben und fürchtet euch nicht. Dein Wort ist unser Schieden, denn Jesus mit uns starb und ruft, ich bin erstanden mit was ich erwarb. Sagt diese Botschaft weiter, verschweiget sie nicht, Gott steht.